Toxoplasmen sind der Grund, warum Katzenklos täglich gereinigt werden sollten, wenn eine Schwangere zugegen ist und nicht von der Schwangeren selbst. Warum rohes Fleisch tabu ist und es gut ist, Obst und Gemüse abzuwaschen. Andere Menschen mit Toxoplasmen können uns nicht anstecken. Nur die frischen Zöglinge aus dem zufällig gerade infizierten Katzendarm sind dazu in der Lage. Sie sind allerdings, wie schon gesagt, lange Zeit haltbar, auch an Katzenbesitzerhänden. Das gute alte Händewaschen ist hier mal wieder Gold wert. Soweit, so gut. Alles in allem scheinen die Toxoplasmen also irrelevante bis unnette Kerlchen zu sein, sofern man nicht gerade schwanger ist. Jahrelang schenkte man ihnen auch kaum Beachtung, bis die angstlosen Ratten von Joanne Webster alles veränderten. Joanne Webster forschte in den 90ern an der Universität Oxford. Sie führte ein einfaches, aber geniales Experiment durch. Sie platzierte 4 Boxen in einem kleinen Gehege. In jeder dieser Boxen befand sich in einer Ecke ein Schälchen mit einer bestimmten Flüssigkeit. Rattenurin, Wasser, Kaninchenurin oder Katzenurin. Auch wenn Ratten noch nie in ihrem Leben eine Katze gesehen haben, meiden sie Katzenurin. Es ist ein biologisches Programm, das ihnen sagt, wenn da einer hingepinkelt hat, der dich essen will, dann gehst du da nicht hin. Außerdem gibt es noch einen weiteren Merksatz unter Nagern, der in etwa so klingt. Wenn dich jemand in ein merkwürdiges Gehege mit Urinboxen setzt, sei skeptisch. Normalerweise verhalten sich alle Ratten gleich. Sie erkunden kurz die seltsame Umwelt und ziehen sich dann in eine Box mit ungefährlicherem Urin zurück. Bei Websters Versuch gab es allerdings Ausnahmen. Ratten, die sich auf einmal völlig anders verhielten. Sie erkundeten risikofreudig das gesamte Gehege, liefen entgegen aller angeborenen Instinkte weit in die Katzenurinbox hinein und blieben dort gerne auch mal ein Weilchen. Über längere Beobachtungszeiträume konnte Webster sogar feststellen, dass sie diese Box den anderen Boxen vorzogen. Nichts schien sie so sehr zu interessieren wie ein aufgemischtes Katzenpipi. Ein Geruch, der als Todesgefahr gespeichert war, wurde plötzlich als anziehend und interessant empfunden. Die Tiere wurden enthemmte Fans des eigenen Verderbens. Webster kannte den einzigen Unterschied zu normalen Ratten. Die auffälligen Nager waren mit Toxoplasmen infiziert. Ein unfassbar cleverer Coup der Parasiten. Sie brachten die Ratten dazu, ihrem Hauptwirt, der Katze, praktisch in den Mund zu laufen. Man fand außerdem heraus, dass ausschließlich die Angst vor Katzen beseitigt war. Hundeurin erschreckte die Versuchsschnüffler immer noch gewaltig. Die Ergebnisse lösten heftige Diskussionen aus. Wie können winzige Parasiten das Verhalten von kleinen Säugetieren in so drastischem Maße beeinflussen? Vom kleinen Säugetier zum Großen, dem Menschen, war es dann nicht mehr weit. Würde man auch unter uns Kandidaten finden, die sich durch falsche Reflexe, Reaktion oder Angstlosigkeit in ungute Situationen bringen und eine Art Katzenfuttertrieb verfallen? Ein Ansatz war es, Menschen, die in Verkehrsunfälle verwickelt waren, Blut abzunehmen. Man wollte wissen, sind unter den unglücklichen Straßenmanövrierern mehr Toxoplasmaträger als im nicht verunfallten Rest der Gesellschaft?